1. Die ist die Botschaft, die Jesaja, der Sohn des Amos, besuglich Juda und Jerusalem empfing. 2. In der Endzeit wird der Berg, auf dem der Tempel Jahwe steht, festgegründet sein und sich überall anderen Berger und Hügel erheben, so dass el Volke zu im Stromen werden. 3. Viel Nationen werden sich auf den Weg machen und sagen, kommt, lasst uns zum Berg Jahwes hinaufsteigen, zum Haus des Gottes Jakobs, damit uns sein Wege lehrt und wir auf seinen Faden gehen können. Den Aus Zion wird die Ways ankommen und das wird Jahwes Aus Jerusalem. 4. A word als Richter zwischen den Nationen fungieren und weilen Volken recht sprechen, woraufhin sie ihr Schwerter zu flugscheren und ihr Speer zu Wintermessen umschmieden werden. Kein Volk wird mehr das Schwert gegen ein anderes erheben und sie werden den Krieg nicht länger lernen. 5. O Haus Jakobs, kommt, lasst uns im Licht Jahwes wandeln. 6. Denn du es den Volk. Das Haus Jakobs, verwerfen, weil sie von ostlicher Warsagerei und Zauberei erfüllt sind, anlich den Philisten, und sich im IT Fremden verbunden. 7. A Land ist reif und silber und gold, ihr Schatze sind unermesslich, es ist auch voll von Pferden und unzahligen Streitwagen. 8. A Land ist zu dem Wolle Gottesbilder, verdenen sie sich niederwerfen, obwohl diesner das Werk ihrer eigenen Hand sind. 9. Daher wird der Mensch gedemütigt und der Mann erniedrigt werden, und du kannst ihnen nicht verjagen. 10. Versteckt in den Felsen und verbergt im Staub vor dem Schrecken Jahwes und seiner majestatischen Herrlichkeit. 11. Der Stolz der Menschen wird gebrochen und der Hochmut der Männer gedemütigt werden, so dass an jenem Tag all ein Jahwe erhaben sein wird. 12. Den ein Tag Jahwes. Des Herrn der Heerscheren, wird überall Stolz und Hoch kommen, amis zu erniedrigen. 13. Dies betrifft el Hohen und erhabenen Zeden des Libanon soe el Echen von Bastian. 14. Es betrifft auch el Hohen Berger und die sich erhebenden Hügel. 15. Ebenso Jeden Hohen Term und Jed Style Mauer. 16. Des Weiteren Altarsischiff und el Wertwahlen Kunstwerk. 17. An diesem Tag wird der Stolz der Menschen ernüt gebrochen und der Hochmut der Männer gedemütigt, so dass ne Jahwe all ein erhaben sein wird. 18. Die Gottesbilder werden vollständig verschwinden. 19. Die Menschen werden sich dann in Felsholen und Erdlocker flüchten, Schrecken Jahwes und seiner majestatischen Herrlichkeit zu entgehen, wenn sich erhebt, die Erde zu erschatten. 20. An jenem Tag werden die Menschen ihr silbernen und goldenen Gottesbilder, die sie zur Anbetung angefertigt hatten, den Ratten und Fledermausen überlassen. 21. Sie werden sich in Bergkluft und Felsspalten verkriechen, Schrecken Jahwes und seiner majestatischen Herrlichkeit zu entkommen, wenn sich erhebt, die Erde zu erschatten. 22. Verlust du nicht auf Menschen, deren Leben nur ein Horch ist, den Welchen wird haben sie wirklich?